Ich heiße alle herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 19. Juni 2024. Es ist schon ein Faszinosum zu sehen, wie Namen gewählt werden und Begrifflichkeiten eigentlich die Information schon in sich tragen. Der Birkenstock. Wisst ihr, was das ist? Naja, einmal ist es das Hotel oder Dörfchen mit einem Hotel drin, wo diese komische Schweizer angebliche Friedenskonferenz stattfand. Dieser Friedensgipfel. Aber der Birkenstock, das ist der Stock, an dem ihr gehen werdet, wenn ihr für all das, was da gemacht wurde, bezahlen müsst und bürgen müsst. Und jetzt sind wir schon beim Thema vom letzten Mal. Wollt ihr das? Da müsst ihr einen Entschluss fassen und für dessen Umsetzung dann auch ein Stück kämpfen. Also erzählen wir mal die Geschichte von dem Birkenstock und fangen wir dabei ein bisschen vorher an. Also 2022, ne? Nicht ganz 2,5 Jahre rückwärts. Da war auch schon mal so eine Konferenz, da forderten 150 Länder Russlands Rückzug aus der Ukraine. So. Fast forward, 2024 wurden 160 Länder nach Luzern geladen. Auch Russland, aber Russland nur mit Beobachterstatus. Die hätten irgendwo in einem Hinterzimmer sitzen dürfen und zuhören vielleicht, wenn es hochkommt auf dem Bildschirm, so sich also nicht einmischen können. Aber was geplant war, war, dass am Ende die Russen ein Kommuniqué mit Selenskys Friedensbedingungen hätten präsentiert bekommen sollen, sodass die Russen ziemlich alleine dann auf der Weltbühne da gestanden hätten, um quasi mit Selenskys Ideen und dem Naserümpfen dieser 160 geladenen Länder da hätten abgewatscht werden sollen. Naja, und der Herr Lavrov hat das einen Witz genannt und rundweg abgelehnt. Eigentlich hätten jetzt die G7-Zwerge die Sache sterben lassen sollen. Also man hat schon gemerkt, das läuft nicht so, wie eigentlich das hätte sollen. Die Russen kommen gar nicht, dann kann man es auch nicht blamieren, abwatschen, irgendwas machen. Und das wäre eigentlich schon ein sicheres Zeichen gewesen, das einfach auszusetzen und diese komische Birkenstock-Geschichte da nicht zu machen. Aber wir wissen es ja, sie tun das Dümmste. Sie folgten Selenskyj. Denn der wurde hysterisch, nicht? Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, das darf nicht sein. Die Russen müssen und müssen und überhaupt. Der bestand auf Fortsetzung. Ja, der hat also so eine Art Wutanfall gekriegt oder was weiß ich, wie ein kleines Kind mit den Füßen gezappelt, gestampft, gemacht. Und bestand auf Fortsetzung dieser Geschichte. Kann man verstehen, denn die Russen haben ihn ganz offen abgelehnt. Nicht nur seine Konferenz, immerhin war er derjenige, der da eingeladen hat. Aber die Russen akzeptieren ihn noch nicht einmal mehr als Präsident, der er doch ist. Jawohl, ja. Und deswegen braucht Selenskyj internationale Anerkennung. Das ist ganz notwendig für ihn, ganz wichtig. Aber ein Land nach dem anderen lehnte ab. Also von den 160 kamen nur 92. Allerdings kamen die in Sparbesetzung. Also die haben die dritte oder vierte Garnitur geschickt. Und einige aus den EU-Staaten machten dann auch noch irre Kommentare während dieser Konferenz, die etwa dahin gehen, dass man Russland dekolonialisieren und in kleinere Einheiten aufbrechen müsste. Naja. Und damit war natürlich im Grunde genommen die Lunte an ein vernünftiges Schlusskommuniqué gelegt. Ich weiß gar nicht, wie diese Leute auf so eine Idee kommen. Ich habe mich auch gewundert, ja, dass solche Kommentare da gemacht werden. Das ist eine Sprengbombe. Wenn man Einheit will und dann derart irre Kommentare schon während der Konferenz macht und die dann auch noch in die Presse rauslässt. Ich meine, auf dem Klo und vielleicht hinter vorgehaltener Hand, okay, aber das Ganze ist ja öffentlich geworden. Und dann wollen natürlich ernstzunehmende Länder damit nichts zu tun haben. Und deswegen war dann das Schlusskommuniqué gar nicht von allen Anwesenden unterzeichnet worden. Also erstens mal ist es natürlich fürchterlich verwässert worden. Ja, klar, das musste weichgespült werden, damit auch noch die unterschreiben, die jetzt eigentlich eher den Kopf geschüttelt haben. Und selbst das hat da nichts genutzt, weil von diesen 92 Ländern nur 78 das Ding unterschrieben haben. Ja, also die Gruppe hat da erst noch gesagt, ja, es wären 80 gewesen, aber dann haben sie sich, ach, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendwelchen, Syrien und Irak, die hätten das unterzeichnet, haben sie aber nicht. Und also die wichtigsten dieser 92 Länder, nämlich 14 der wichtigsten Länder, haben das einfach verweigert. Die haben gesagt, das könnt ihr aufs Klo hängen, das unterschreiben wir nicht. Aber es kommt noch dicker. Am Vortag, also bevor dieses Kommuniqué da hätte unterschrieben werden sollen und auch nur noch teilweise unterschrieben wurde, hatte nämlich Putin diese kolossale Rede gehalten, seine beste Rede über internationale Beziehungen überhaupt, die er je gehalten hat, und verkündete dort die russischen Bedingungen für einen Frieden. Und damit zerrann natürlich diese Schweizer Konferenz zu einem reinen Gerede über Putins Plan. Also Selenskys Plan wurde dort wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich diskutiert. Der war dann nur noch unter ferner Liefen. Also dominierte der nicht anwesende Putin diese Konferenz. Und die meisten Länder dieser Welt waren ohnehin nicht dort und vertreten. Und von den Anwesenden, also von der Minderheit, unterzeichneten jetzt gerade die wichtigsten dieses Kommuniqué nicht. Zwar haben Länder wie Ungarn, Serbien und die Türkei das Kommuniqué unterschrieben, aber was ist das wert? Die standen unter US-Druck und vor allem sie wissen ja, dass sie dadurch nichts verlieren. Das Kommuniqué ist wertlos, also haben sie es halt unterzeichnet. Man weiß schon heute, dass Ungarn wahrscheinlich die EU verlassen wird und der BRICS beitritt. Und dann ist notwendigerweise auch der Austritt aus der NATO mit eingeplant. Bei der Türkei das Gleiche. Die ist ja noch nicht mal in der EU, aber in der NATO. Und wenn die da rausgehen, das ist natürlich auch klar, dann halten die sich nicht mehr an das Kommuniqué da. Und Serbien, naja, das spricht eigentlich für sich. Naja, Selenskyj und sein Stabschef, ich glaube, da heißt Yermak, die machen dann Hoffnungen, dass in 2025, also morgen, nur nicht heute, die Ukraine eine neue Offensive wird starten können und natürlich Russland schlagen kann. Ist ja klar, da kommen ja jetzt all diese tollen Waffen, nicht? Irgendwelche Marschflugkörper und vor allem F-16 und die Enterprise. Die wollten also dann in aller Not das Ganze auf ferne zukünftige Tage verschieben. Man kennt das ja. Diese Offensiven in der Ukraine, die wurden ja immer angekündigt und angekündigt und angekündigt und es war eine Dauerankündigung, aber ohne die Durchführung. Und wahrscheinlich wäre das genauso eine Nummer geworden. Naja, jetzt kommt's aber. Die Ukraine fordert einen 60%igen Haarschnitt von den Besitzer ukrainischer Staatsanleihen und will natürlich weitere Milliarden von EU-Ländern und der USA. Zusätzlich dazu fordern sie dann auch noch die 300 Milliarden russischen Geldes, die im Westen irgendwo geparkt sind. Von denen kriegen sie ja jetzt im Moment nur die Zinsen, die Erträge also, die abgeschöpft werden. Aber die wollen alles. Und es ist natürlich klar, die Ukraine ist pleite, wie man nur pleite sein kann. Im Grunde genommen ist da ja gar nichts mehr. Die haben ihre Bevölkerung zerstört, die haben gar nichts mehr. Die haben ja noch nicht mal einen Präsidenten, der gammelt ja da irgendwo im Ausland rum. Und der Einzige, der noch zu ihm hält, ist sein Stabschef, der muss, weil der hat ja sonst überhaupt keine Stellung mehr. Wenn der Präsident geht, ist er auch längste Zeit Stabschef gewesen. Insofern hat er da noch natürlich einen Mitstreiter. Aber an der Heimatfront bröckelt jede Zustimmung für Selenskyj und den Stabschef. Ja, und was tun? In der Verzweiflung muss man natürlich dann alle irgendwie auf die Zukunft vertagen und gucken, dass man so viel Knete einheimst, wie man nur irgendwie noch kann. Das heißt, diese beiden Jungs, die spielen nur noch auf Zeit und auf Vorteile. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zu berichten ist und auffällt, obwohl es direkt gar nichts mit dieser Schweizer Konferenz zu tun hat, ist, dass, ich glaube, es war die Financial Times, die Gerüchte in die Umwelt gesetzt hat, Xi Jinping hätte Ulla von der Leine gesagt, er würde sich nicht von den USA in einen Konflikt mit Taiwan ziehen lassen. Nun, ehrlich gesagt, Xi Jinping hat schon so oft gesagt, Taiwan gehört zu China. Und sich jetzt nicht in den Konflikt da reinziehen lassen zu wollen, das passt überhaupt nicht damit zusammen. Das ist immer das eine. Und das andere ist, von dieser Ulla-Trulla von irgendeiner NGO, die CEO, diese NGO heißt EU, ja, das ist ja eine nichtstaatliche Organisation, keine Regierungsorganisation, ist ja irgendein fantastisches Wolkenkuckucksheim. Und der Xi Jinping, der hat eigentlich schon immer klar gemacht, was er davon hält. Nämlich gar nicht. Der hat ja auch die Ulla da irgendwann mal auf ein Bänkchen gesetzt und hat ihr eine Frau im Spiegel oder was in die Hand gedrückt und dann gesagt, okay, die Männer gehen jetzt mal beraten und sie kann ja da die Zeitung lesen. Und irgendwann hat er sie dann heimgeschickt wieder. Das war, glaube ich, zu der Zeit, als Ulla da mit dem Macron ankam und auf den Macron aufpassen sollte, dass der nichts Falsches macht. Ging so richtig in die Hose und war damals eine Lachnummer für alle. Und jetzt sollte dieser Xi Jinping, der diese Ulla auf die Hinterbank setzt und einfach mal sitzen lässt, hingehen und ganz im Vertrauen natürlich dieser Dame offenbaren, dass er ja eigentlich gar nichts und so mit Taiwan. Hallo? Für mich sieht das mehr so aus, als ob da irgendwelche US-Hardliners das Ganze eskalieren wollen. Immerhin ist es ja die Financial Times, wenn ich da richtig liege. Aber es ist auf jeden Fall irgendein US-Medium gewesen. Und das Ganze klingt für mich nach Eskalation von irgendwelchen Neocons. Und gleichzeitig wollen die ihren europäischen Weichei-Vasallen vorgaukeln. Guck mal, die Chinesen mit ihren Angriffsplänen, die blöffen ja nur. Die gehen nicht nach Taiwan rein. Also ihr könnt ganz beruhigt da mit der Ukraine euren Krieg basteln. Und wir passen da hinten in Taiwan auf. Da passiert aber auch gar nichts. Naja, und bei der Konstanz, die wir kennen aus unseren politischen Eliten, die haben ja die Konstanz eines Wackeldackels. Und vor allem diese profunde Weisheit und Klugheit, die da allenorts durchscheint, nicht? Bei den Entscheidungen treffen sie ja immer die richtigen. Nämlich die, die absolut in die Hose führen. Und da kann man natürlich dann davon ausgehen, dass die in genau diesem Sinne auch entscheiden werden. Nämlich unsinnig. Und der Bürger, ja, der Bürger, das seid ihr. Ja, ich auch. Also wir. Bei den Amerikanern, da dämmert es jetzt so ein bisschen. Die glauben, jetzt können sie da an diese Istanbul-Lösung anknüpfen und sagen, ja gut, lass uns doch mal dahin zurückgehen. Aber Putin hat auch da schon klar gemacht, nein, es ist nicht mehr das, was in Istanbul beschlossen worden ist im März 2022. Das ist nicht mehr das, was auf dem Tableau ist. Da muss mehr kommen. Es gibt ein Istanbul Plus. Und dieses Plus ist ein ganz riesiges Ei und hat gar nichts alleine mit der Ukraine zu tun. Also Putin greift ja jetzt schon in Richtung Kiew und selbst in Richtung Lemberg. Also da ist ganz klar, für die Ukraine gibt es keine gute Lösung mehr. Aber was das Plus bei Putins Rede beinhaltet, ist eine neue Sicherheitsarchitektur für ganz Eurasien. Der wird einen richtig großen Rundumschlag machen. Und hier ist genau der Einstieg in die große Wende zurück zu dem Zeitpunkt, wo da falsch abgebogen wurde, nämlich 1914. Und auch da geht es nicht alleine nur um die Ukraine, sondern weit mehr. Putin hat jetzt da 700.000 Soldaten für das Projekt Ukraine eingeplant. Die sind da. Da melden sich täglich Freiwillige. Das ist nicht so wie in der Ukraine, dass die Bauernfänger da durch die Straßen ziehen und Männer wegklauen und mit Gewalt an die Front bringen. Sondern in Russland ist eine völkische Solidarität da. Die nehmen solche Sachen ernst, wie das, was da am Birkenstock getönt wurde, nämlich Russland zu dekolonialisieren und in wer weiß wie viele Schnipsel aufzubrechen. Ja, manche reden da von 5 oder 6, aber andere reden da von Hunderten. In lauter kleine, also im Grunde genommen in all die Oblaste einzeln aufzuteilen und aus den Oblasten dann kleine Städtchen zu machen. Ja klar, diese Kleinstaaterei, das war ja schon immer die Paranoia des tiefen Staates. Möglichst kleine Staaten haben, die man dann gegeneinander ausspielen und beherrschen kann. Und das russische Volk als Ganzes, die haben verstanden, was da auf dem Spiel steht, nämlich ihre Existenz. Und die stehen Die haben Beschlüsse gefasst. Die sagen, nee, da kämpfen wir. Da gehen wir dazwischen. Und sie haben sich einen Führer gewählt, von dem sie sehen können und mit Bestimmtheit sagen können, dass der weiß, was er tut und dass es kann, was er sich vornimmt. Da können die Deutschen sich mal ein riesiges Scheibchen davon abschneiden. Erstmal müssen wir ja wieder unsere völkische Einheit zurückgewinnen. Bei uns steht ja keiner für irgendwas, schon gar nicht für Volk und Vaterland. Während dort die Russen zu Tausenden, zu Zehntausenden sich freiwillig zum Wehrdienst melden, um für die Einheit des Vaterlands in den Krieg zu gehen und das Ganze zu sichern, damit dieses Volk weiter bestehen wird können. Und dann haben die natürlich auch festgestellt, dass man sich nicht irgendwelche Pappnasen wählt. Was nützt mir ein grünes Spektrum, die dann zur Aufsteigerin oder zur erfolgreichsten Pappnase des Jahres gekürt wird? Wenn diese Leute nichts können, wenn die einfach nie was gelernt haben, keine Berufsabschlüsse haben. Ja? Ich meine, die Grünen sind ja so nachhaltig, dass sie sich zu zehnt einen Berufsabschluss teilen. Und überhaupt haben die Russen begriffen, dass man Personen wählt und nicht Parteien, weil Parteien können gar nichts. Nur Menschen haben Fähigkeiten und die wählt man. Und nicht irgendein Klüngel, der dann macht, was er will. Und das gilt genauso auch für diese AfD. Also ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich kenne Leute, die in der AfD mitarbeiten. Ich schätze die. Das ist nicht so, dass ich jetzt die schlecht machen will. Und die AfD hat sicherlich viel, viel bessere Leute als irgendeine andere Partei. Im Grunde genommen ist es ja eine Fluchtbewegung gewesen von denjenigen, die intelligent genug sind, um zu sehen, dass sie also in den anderen Parteien keine Zukunft mehr haben. Und dass überhaupt diese anderen Parteien auch keine Zukunft mehr haben. Aber es ist eine Partei. Und hat diese Partei jemals über die Besatzung in Deutschland geredet? Hat die jemals geredet über diesen 2+4-Vertrag? Oder was ja eigentlich immer ganz wichtig wäre, ist das Thema Bereinigungsgesetze. Ja, das sind ja ganz merkwürdige Gesetze gemacht worden. Und die nennen sich Bereinigungsgesetze. Wenn ihr denen mal nachgeht, werdet ihr staunen. Gebt mal ein in Suchmaschinen. Bereinigungsgesetze. Und darüber wird einfach kein Wort verloren. Aber das sind wichtige Themen, weil sie ja etwas darüber aussagen, inwieweit diese BRD, die sich selbst Bundesrepublik Deutschland nennt und die ich manchmal Besatzungsregime Deutschland nenne, inwieweit die wirklich ein Staat ist oder nicht. Ja, das liegt zum Beispiel mit an diesen Bereinigungsgesetzen. Und das wäre natürlich ein wichtiges Thema für die AfD. Und wenn die tatsächlich wieder zurück in eine rechtlich gute und feste Grundlage kehren will, zurückgehen will, ja, dann müsste sie darüber sprechen. Das tut sie aber nicht. Deswegen ist auch an der Stelle ein Entschluss nötig. Ja? Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr da entschließen müsst. Aber es sollte sinnvoll sein. Und es hat einfach was mit dem Wahlverhalten zu tun. Ich sag nochmal, wenn in der BRD Wählen etwas verändern könnte, dann wäre es verboten. Verboten. Nun, in Russland, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, da hat man verstanden, dass das Volk eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nicht nur das Ego, das Ich, die Ich-AG, auch nicht die nächstgrößere Gruppe, nämlich Familie oder Lebensabschnitts-Patchwork-Gruppe oder wie man das auch nennen mag, sondern auch das Volk. Ja? Also bei den Deutschen geht es ja gerade noch vom Ich bis zur Familie vielleicht noch im besten Fall. Und dann hört es schon auf. Dann kommt vielleicht noch der Bekanntenkreis, der Kollegenkreis oder was. Aber das sind ja immer nur Kleingruppen. Und deswegen muss man einfach konstatieren, das deutsche Volk hat sich so zersplittern lassen in lauter kleine Krümel und seine völkische Identität sich stehlen lassen. Das haben andere Völker nicht gemacht. Und das ist an einem ganz wichtigen Punkt zu sehen. Die tun etwas für die Familie. Ja, also in Ungarn, aber auch in Russland wird sehr viel dafür getan, dass Familien entstehen. Und damit, das ist ja die Grundzelle, aus der diese völkische Gemeinschaft erwächst. Und deswegen werden da zum Beispiel große Steuererleichterungen und andere Anreize geschaffen, eine Familie zu gründen und Kinder zu zeugen. Also die kriegen zum Beispiel für das erste Kind ein Drittel von ihrem Wohneigentum bezahlt. und fürs zweite Kind das zweite Drittel. Und wenn man drei Kinder hat, und dann hat man das Haus schon für Oma. Ja, das ist natürlich ein Riesenanreiz, sich ein Haus zu kaufen und Kinder reinzusetzen. Oder ein Haus zu bauen und Kinder reinzusetzen. Aber es ist natürlich auch ein Anreiz, etwas anderes nicht zu machen. Und dann kommt man nämlich zum Problem § 218. Und da hat neulich Tucker Carlson eine erstaunliche und für mich wirklich umwerfende Aussage gemacht. Er sagt, Abtreibung ist offensichtlich ein Menschenopfer. Alle alten Zivilisationen haben rituelle Kindesopfer gebracht. Und das steht im Widerspruch zu dem biologischen Bedürfnis, die eigenen Gene weiterzugeben. Es muss ein spirituelles Übel dahinter stehen von Abtreibung. Ja, er sagt, es ist Menschenopfer, ganz offensichtlich. Sie haben nicht einmal versucht, dich zu überzeugen, dass du kein menschliches in dein Leben nimmst. Tucker fährt fort und sagt, sie sagen im Grunde genommen, dass das Töten von Menschen in Ordnung ist. Sehen wir ja jetzt auch in der Ukraine. Und er fährt fort, und dann entdeckte ich, dass dies jede Gesellschaft in der aufgezeichneten Geschichte gesagt hat. Die berühmtesten sind die alten Kanaaniter, die Maya, die Azteken, alle mittelamerikanischen Zivilisationen, aber auch die westeuropäischen Zivilisationen in den nordischen Ländern haben Menschenopfer gebracht. Das rituelle Töten anderer Menschen als Opfergabe an die Geisterwelt ist eine Konstante in der gesamten Menschheitsgeschichte. Warum? Das ist so kontraintuitiv. Die Evolutionsbiologie sagt uns, dass der Zweck der Existenz darin besteht, weiter zu existieren. Seit Anbeginn der Zeit ist sie zu dem gegenteiligen Schluss gekommen. Wir werden glücklicher sein, wenn wir die Frucht unseres Leibes, nämlich die Kinder, töten. Das passt ja nicht zusammen. Also Evolution und dieser Geisterglaube, der klafft ja da auseinander, sagt er. Ja, er fährt weiter. Wir werden von den Göttern dafür belohnt, ja, also unsere Kinder zu töten. Man muss sich fragen, warum das so ist. Wie kommen sie alle zu der gleichen Schlussfolgerung? Ja, über die ganze Geschichte. Und er sagt weiter, die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass eine äußere Macht das gesagt hat. Die Geisterwelt ist real, schließt er daraus und fährt fort. Und dass es Dämonen gibt, die den Menschen sagen, dass man glücklicher wird, dass man sicherer wird, dass man reicher wird, dass man mächtiger wird, wenn man das Leben eines Kindes nimmt, eines wehrlosen menschlichen Wesens. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Und im Grunde genommen wird dasselbe gemacht, was der Zelensky jetzt da auf dem Birkenstock-Meeting gemacht hat. Ja? Man stiehlt Zukunft, sagt Carlson. Ein Kind ist das, was Gott am nächsten ist. Und es ist eine Verwundung gegen Gott. Es ist ein Stich gegen Gott. Das mit der Abtreibung, das mit den Kindopfern. Und er fährt fort und sagt, Zivilisationen überzeugen sich selbst davon, mit allen möglichen Verrücktheiten, nicht wahr? Aber wenn jede Zivilisation von dem gleichen Wahnsinn überzeugt ist, ist es keine naheliegende Schlussfolgerung. Irgendwie bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Tötung meines eigenen Sohnes mein Leben verbessern würde. Und wie komme ich zu diesem Schluss? Ich komme nicht rational zu diesem Schluss. Irgendetwas oder irgendjemand sagt mir das, ganz offensichtlich. Und ich finde das so spannend, dass Carlson das auf den Punkt bringt und sagt, es ist völlig unabhängig davon, ob ich an Evolution glaube oder an Gottes Schöpfung glaube. Es ist kontraindiziert, das Leben erstmal zu zeugen und dann zu töten. Und es gibt ja dafür eigentlich keinen vernünftigen Grund. Also es gibt kein Argument dafür. Ja, man kann natürlich sagen, Überbevölkerung, aber rein rechnerisch sieht man ja, dass die nicht existiert. Oder man kann sagen, dass CO2, aber rein rechnerisch sieht man, dass das Argument völlig ins Leere läuft. Ja, Ich habe jetzt neulich gesehen, in irgendeinem alten Lexikon, über 100 Jahre alt, steht drin, wie viel CO2 wir in der Atmosphäre haben. Und das war vor über 100 Jahren, das heißt also vor der industriellen Revolution, genau der gleiche Prozentsatz wie heute. Ein ganz vernichtend geringer Prozentsatz übrigens. Das heißt, da muss es ja irgendeinen stabilisierenden Mechanismus geben, sodass das CO2 nicht einfach beliebig steigt. Selbst wenn Vulkane und andere Prozesse da CO2 produzieren wie die Weltmeister, in der Atmosphäre wird es nicht mehr. Das heißt, das geht irgendwo hin. Und ich habe es ja jetzt gerade gesagt, es wird nicht mehr, weil es geht ins Meer. Und in dem Meer wird es dann wieder zu sogenannten fossilen Brennstoffen verarbeitet. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, Erdöl, Erdgas und so weiter. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja? Also das ist kein fossiler Brennstoff, das sind nicht alte Dinos, die wir da aus dem Boden pumpen, sondern das ist ganz einfach das CO2, was umgewandelt wird in Kohlenwasserstoffketten. Das heißt, die Argumente, die man uns heute vormacht, um Kinder zu töten, sind einfach Gaga. Sie existieren nicht, sind Lügen. Und dann kommt natürlich noch so dieses Argument, mein Bauch ist mein oder sowas. Aber ist das wirklich ein Argument, ein Leben zu nehmen? Ist das wirklich ein Argument, eine Mutter-Kind-Beziehung zu zerstören, schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt? Ja, das ist das Kind, was da in den Mutterleib heranwächst. Das ist ja an einer Stelle, wo man davon ausgehen muss, dass dieses Kind sich sicher fühlt. Also der Mutterleib ist ja die geborgenste Stelle überhaupt. Deswegen fangen sie auch alle an zu schreien, wenn sie dann im Kreißsaal raus müssen. Erstens mal gibt es dann dieses Global Cooling von den angenehmen 37 Grad Mama auf 25 Grad Raumtemperatur. Das ist natürlich ein Riesenabsturz. Naja, und all die anderen Sachen, da fangen die natürlich an zu schreien. Ja, das ist plötzlich ein unheimlicher Paradigmenwandel. Aber das Geborgenste, was man sich überhaupt denken kann, ist ein heranwachsendes Wesen im Leib seiner Mutter. Und da gehen die dann rein und zerstören dieses Kind. Und auch da sehen wir also, und Tucker Carlson kommt da auch drauf, ja, er sagt ja, das ist dämonisch. Da müssen irgendwelche äußeren Kräfte sein, die so etwas wollen und steuern. Und er bringt es auf den Punkt. Es ist eine Verwundung Gottes. Das ist die Absicht. Gott Schmerzen zuzufügen. Ja, und jetzt müssen wir da auch einen Schluss fassen. Wollen wir diese Bereitschaft wieder aufnehmen, gemeinsam diesen Schmerz anzupacken und dieses Spiel, diese Scharade da zu beenden? Wollen wir den Entschluss fassen, da mal wieder zu einer völkischen Gemeinschaft zu kommen und sagen, wir wollen etwas tun, was dieses Volk weiterbringt? Oder wollen wir einfach weiter so machen und das Volk zerstören lassen, schon im Ansatz? Denn das ist es. Wenn der Nachwuchs zerstört wird, ist das die Zerstörung des Volkes im Ansatz. Und was kann ich dann von einem Volk erwarten? Überlegt es euch mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.